Rechenteam von INC. Wir rasen durch das Netz, keine Magie. Wir haben einfach an alles gedacht. Ja, wir haben alles, was uns besser macht. Unsere Lösung ist die beste, die es gibt. Denn wir haben's erkannt. Hier kriegst du Leistung und Sicherheit. Leistungsstärke ist keine Hexerei. Mit PCs und Servern von INC. HT-Kompetenz made in Germany. Auf dem Datenhighway sind wir die Stars. Tempolimit, ha, was ist denn das? Wir rasen durch das Netz mit Mega-Überschall. Wir sind hier, wir sind da. Und sorge dafür, dass wirklich jeder User Erfolg hat mit mir. Ich heiße Enterprise und laufe völlig stabil. Mit meiner Network Power, da kommst du schnell ans Ziel. Ich bin der Product Man, yeah, I'm the best in class. Und bin ich erstmal installiert, ja, yeah, dann geb ich tierisch Gas. Ich steh auf Business, hab die Prozesse in Sight. Mit meinem Super Service verlierst du keine Zeit. Whoa!